Zweites Buch, die letzten Jahre im Orden, 1887 bis 1892. Erstes Kapitel, Exaten. Mit dem Examen Rigorosum war für mich die wissenschaftliche Ordensausbildung beendet. Gewöhnlich schließt sich daran sofort das Tertiat, das heißt das sogenannte dritte Probejahr, Tertius Annus Probationis, wodurch auch die asketische Ausbildung ihren äußeren Abschluss erhält. Ich wurde jedoch nicht gleich ins Tertiat, sondern zunächst als Schriftsteller nach Exaten geschickt. 9 Jahre waren verflossen, seitdem ich als Kandidat Exaten betreten, 7 Jahre, seitdem ich es als angehender Scholastiker verlassen hatte. Während dieser Zeit hatte sich das Haus gründlich verändert. Das Noviziat war von ihm nach Blühendeck und das Philosophat von Blühendeck nach Exaten verlegt worden. Außerdem hatte inzwischen die deutsche Ordensprovinz dort ihre meisten Schriftsteller versammelt und endlich war Exaten auch zum Wohnsitze der Redaktionen der in Deutschland weit verbreiteten Zeitschriften Stimmen aus Maria Laach und die katholischen Missionen geworden. Die einschneidenden inneren Veränderungen hatten große äußere zur Folge gehabt. An das alte, enge Noviziathaus Domus Probationis war ein stattliches Kollegium mit weitläufigen Gängen, zahlreichen Bibliothekzimmern, großer und prächtiger Kapelle angebaut worden. Trat mir so Exaten als ein neues und fremdes entgegen, so trat auch ich in es ein als ein neuer und fremder. Ja, die Umgestaltung, die das Geburtshaus meines Jesuitenlebens erfahren hatte, war nur ein schwaches Abbild der Wandlung, die in meinem Inneren vor sich gegangen war. Voll Glauben an die katholische Kirche und deshalb voll Vertrauen in den von ihr hochgewerteten Jesuitenorden hatte ich vor 9 Jahren die Schwelle Exatens überschritten. Nicht mit jugendlicher Leichtherzigkeit. In heißen, schweren Kämpfen musste ich mir den Entschluss abbringen, die Welt zu verlassen und Gott zu dienen in Armut, in Keuschheit, in Gehorsam als Jünger der Gesellschaft Jesu. Aber fester Glaube an die Wahrheit dessen, was durch die Luft des Elternhauses und durch die machtvollen Beispiele eines verehrten Vaters, einer geliebten Mutter in mir großgezogen worden war, hatten mich Natur und tiefes individuelles Empfinden nicht zwar zum Schweigen bringen, das war unmöglich, aber mit Füßen treten lassen und mit dem Schwerte des religiösen Idealismus in der einen Hand hatte ich mir den Eingang zum Ordensstand erstritten und mit der Kelle des Gebetes und der Abtötung in der anderen den Turm christlicher Vollkommenheit aufzurichten, den von frühester Kindheit an jahrhundertealte, ererbte Sehgewöhnung meinen Augen als schimmerndes Heiligtum vorgestellt hatte. Wie war inzwischen der Glanz dieses Turmes verblasst? Ja, wie waren seine Grundmauern erschüttert, als ich nach fast vollendetem Jahrzehnt des Ordenslebens den Ort wieder betrat, wo ich mit heißem, nimmer rastendem Bemühen die ersten Spatenstiche zu seinem Baue getan hatte. Der Wille der Oberen hatte mich zum Schriftsteller, zum Skriptor bestimmt. Zunächst sollte ich als Gehilfe bei den schon genannten Laacher Stimmen und den katholischen Missionen mich betätigen. Hauptleiter beider Zeitschriften war der Jesuit Fay, ein Schweizer, der zugleich dem ganzen Kollegium als Vizedirektor vorstand, in Vertretung des schwer erkrankten Rektors, des Jesuiten Hermes, der bald darauf starb. Dass Fay in zweifacher Beziehung mein Oberer wurde, war für mich ein Glück und ein Unglück. Ein Glück, weil ich in ihm einen Mann fand, der trotz jahrzehntelanger Jesuitenerziehung, Fay war aus dem Jesuitenpensionat Feldkirch in sehr jungen Jahren in den Orden getreten, sich sein Menschentum bewahrt hatte, der ein offenes Wort selbst sprach und es von anderen gesprochen verstand. Ein Unglück, weil gerade diese seine Art den Entwicklungsprozess in mir, der auf Sprengung der Ordensbande hintrieb, hemmte und so den endgültigen Schritt hinausschob. Fay besaß noch stark, was mir schon zu fehlen begann, den Glauben an die Kirche und ihre den Jesuitenorden schützende Autorität. Er sagte mir einst in schwerer Stunde, als ihn plötzliche Versetzung von Berlin nach Brasilien hart traf, »Wenn ich nicht an die Göttlichkeit der Kirche glaubte, die dem Jesuitenorden ihre Gutheißung gegeben hat, ich hätte den Orden schon längst verlassen und würde mich so harten Befehlen nicht fügen. Das Wort hat mir viel zu denken gegeben. Es wurde meine Stütze, als die Göttlichkeit der Kirche für mich in morsche Trümmer sank, nachdem die Gutheit des Ordens schon längst als Täuschung von mir erkannt war. Von literarisch bekannt gewordenen Jesuiten wurden in Exaten meine näheren Genossen oder Sozii, die Jesuiten Langhorst, Baumgartner, Lehmkuhl, Beißel, Spillmann, Frick, Tillmann, Pesch, Katrain, Epping, Dressel, Drewes, Pachtler und Pfülf. Mit keinem verknüpfte mich ein engeres Band. Solche Bande soll es ja der Ordensregel entsprechend nicht geben. Mit jedem habe ich aber in den täglichen Erholungen und auf Spaziergängen viel verkehrt. Keiner, außer Baumgartner, überschritt an Begabung den Durchschnitt. Alle, auch Baumgartner, hatten ihre Individualität, aufgefasst als geistige Eigenart, verloren. Das Wissen einiger von ihnen war vielseitig, aber die materielle Vielseitigkeit wurde nivelliert durch formale Gleichförmigkeit von Schulung und Tendenz.